am 21. Juni 1970 in Wiesbaden. Ja, Winter, wie Sommer. Karin, der Vater, Vorname unbekannt, soll zwischen 1974 und 76 verstorben sein. Ja, erst 1981 wieder in Düsseldorf angemeldet, Christophstraße 213. Eben, die Lücke interessiert mich und was nach 1981 los war. Angeblich ist die Mutter zwischen 1986 und 88 tödlich verunglückt. Krug. Ja, das weiß ich nicht. Karl, Richard, zweimal Otto, Gustav. Vorname Andreas. 15. September 56 in Dresden. Keine Ahnung, wann er rübergekommen ist. Nee, er betreibt bei uns hier so eine Art Wachdienst für leerstehende Häuser. Nur einen Handelsregisterauszug für die Firma Haus- und Grundstücksdienst Andreas Krug, Frankfurter Straße 38. Nein, Mr. Sherwood. Danke, wir kommen vorbei. Wir möchten von Ihnen nur gerne wissen, wo, bei welcher Ihrer Behörden wir uns nach Folgendem erkundigen müssen. Eine Karin Winter, ja, deutsche Staatsbürgerin, ist von einer Patentante, die in den Staaten lebt, Name und Adresse leider unbekannt, zwischen 1987 und 89 nach Amerika geholt worden. Diese Karin hat dort studiert und einen Abschluss an der Staatsuniversität von Illinois gemacht. Wie viele Wagen? Ja, genau. Das ist unser Problem. 8? Donnerwetter. Und wie viele Leute? 18. Das ist eine reife Leistung. Er hat seinen Laden erst vor 11 Monaten aufgemacht und jetzt schon 18 Mitarbeiter. Merkwürdig. Verehrter Kollege, das hört sich an, als hätte er Erfahrung mit Polizeiarbeit. Sind Sie sicher? Ja, ihr auch? Das ist ja ein Hammer. Nein, wenn Sie mir das Aktenzeichen schicken, kümmere ich mich selbst darum. Prima. Hallo. Guten Tag. Bist du Andi? Ja, genau, ich bin Andi. Hi, Andi. Hallo. Ich bin Doris. Setzen Sie sich doch bitte. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Dass du gekommen bist. Wie? Ach so, natürlich. Ich habe dir schon mal einen Kaffee bestellt. Oh, danke. Doris, ich mache mir langsam echt Sorgen um Karin. Ja, wir auch. Seit 2 Wochen kein Lebenszeichen von ihr. Im Labor hat sie sich auch nicht gemeldet. Sie hat mir erzählt, dass du ihre einzige Freundin im Labor bist. Oh, Freundin. Ist mächtig übertrieben. Na ja, schön, dann halt Vertraute oder so. Mein Problem ist, dass ich einfach nicht weiß, wo ich sie suchen soll. Hat sie dir nicht mal von Verwandten, Freunden oder Bekannten erzählt, wo sie hingefahren sein könnte oder wo sie Urlaub machen möchte? Kein Wort, Andi. An dem Punkt ist sie die große Auster. Also, wenn du mich fragst, ich habe manchmal schon den Verdacht gehabt, dass sie was verschweigt. Oder eine Rolle spielt, verstehst du? In Wahrheit was ganz anderes ist, als sie vorgibt. Ja. Das könnte sein. Ist sie denn bei dir auch so verschwiegen? Nein, das nicht. Aber ob das alles stimmt, was sie mir so erzählt hat. So, wer fängt jetzt an? Immer der fragt. Also, Andreas Krug, geboren 15.09.56 in Dresden, Volkspolizist. Im Januar 1991 freiwillig aus dem Dienst ausgeschieden. Ja, warte mal, nicht ganz so freiwillig. Ach? Moment mal, wo ist denn hier die... Hier. Ein Disziplinarverfahren eingeleitet wegen Amtsmissbrauch. 2 Anzeigen wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung, begangen vor der Wende. Ihre wäre wahrscheinlich nicht übernommen worden. Einverstanden. Also, im Februar 91 aus Dresden weggezogen. Seitdem keine feste Adresse mehr, bis vor 11 Monaten. Da hat er sich hier in der Karwendelstraße 4 angemeldet und seinen Betrieb ins Handelsregister eintragen lassen. Was hat er in der Zwischenzeit getrieben? Naja, und vor allem, wie ist er an das Geld für diesen Haus- und Grundstücksdienst gekommen? Kredite? Möglich. Aber du kennst das Bankenprinzip. Hast du nichts, kriegst du nichts. Aber wie hat er den Laden finanziert? Wir werden ihn fragen. Karin Winter. 21.06.70 in Wiesbaden geboren, Mutter Erika, geborene Jäger, verstorben am 23. Juni 70. Was? 2 Tage nach der Geburt? Ja, Todesursache habe ich nicht. Vater Johannes Winter, geboren und so weiter. Warte mal, hier, hat am 11.04.72 wieder geheiratet. Eine Elisabeth Schöll, verwitwet. Von Wiesbaden? Ja. Und die Schöll hat aus erster Ehe eine Tochter mitgebracht, Annemarie. Geboren am 3. Februar 1965 in Freiburg. Unsere Karin hat also eine Stiefmutter und eine Stiefschwester. Hatte, nicht so hastig, Jan. Der Reihe nach. Also, Der Vater ist am 10.11.76 gestorben. 5 Jahre später ist die Witwe mit ihren beiden Töchtern nach Düsseldorf gezogen, also 1981. Und im März 1987 tödlich verunglückt. Verkehrsunfall. Aber jetzt kommt's ja. Im Auto saß auch ihre Tochter Annemarie, die bei dem Unfall querschnittsgelähmt wurde. Scheußlich. Tja, der Schuldige beging übrigens Fahrerflucht, ist bis heute nicht gefunden worden. Eindeutig Fremdverschulden. Kein Zweifel. Spuren wir aus dem Lehrbuch. Die Annemarie sind dann heimgekommen. Und Karin ist im April 87 von ihrer Patentante nach Oswego, Illinois geholt worden. Hm. Ich hab's auf Band, du wirst es nicht glauben. Zu mir zu kommen, nach Oswego in Illinois. Annemarie war einverstanden. Auch sie wollte das. Karin konnte ihr ja doch nicht helfen. Also die Schwestern haben Kontakt gehalten? Aber ja, Karin hat Annemarie häufiger besucht. Annemarie ist auch 2-mal bei uns gewesen. Nein, die beiden hingen sehr aneinander. Wieso hingen? Annemarie hat vor einem Jahr Selbstmord gemacht. Karin war fürchterlich deprimiert. Weiß man denn, warum Annemarie... Wegen einem Mann. Sie hat einen Mann kennengelernt, einen aus dem Osten, und der hat... Oh mein Gott, Sie können vielleicht sich das denken. Er hat ihr was vorgemacht, eine Querschnittsgelähmte, die sich Hoffnung... Und dann ist er mit ihrem ganzen Geld verschwunden. Woher wissen Sie das? Annemarie hat es in ihrem Abschiedsbrief an Karin geschrieben. Haben Sie diesen Brief zufällig noch? Nein, den hat Karin mitgenommen. Mitgenommen? Ja. Vor 12 Monaten. Karin wollte unbedingt nach Deutschland, um diesen Kerl zu finden. Ja, Frau Turner, eine Frage noch. Sie sagten, der Mann sei mit dem ganzen Geld verschwunden. Hatte Annemarie denn so viel Geld? Oh ja. Ihre Mutter war nicht arm. Und dann noch 2 hohe Lebensversicherungen. Karin wollte davon nichts haben. Das ist alles Annemarie überschrieben worden. Sie braucht das Nötige. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ich höre so auch, Caro. Herr Dr. Schlich, es liegt ganz bei Ihnen, wie lange es dauert. Sie werden auf jeden Fall erst gehen, wenn wir die Wahrheit gehört haben. Wann haben Sie vor der Winterschen Wohnungstür am Schlehenweg 55 gestanden? Am Samstag. Am Tag, bevor Karin Winter verschwunden ist? Ja. Etwas genauer bitte. Wann am Samstag? Gegen 20 Uhr. So spät? Ihr Freund war zu dieser Zeit auf einer Kontrolltour. Ach, und das wussten Sie? Ja. Ach nee. Na woher? Von wem? Von Doris Leber. Das ist ja ein Ding. Doris kannte also Karins Freund. Ja, verdammt, ich hatte was mit Doris und hatte sie dann wegen Karin... Sie war eifersüchtig und hat Karin nachspioniert. Frau Leber, wie wär's ganz schlicht und einfach mit der Wahrheit? Freund Thomas Schlich hat schon ausgepackt. Ach, dieser blöde Hund. Wir füttern jeden Hund, solange er nur die Wahrheit will. Ja, ich wusste es. Ja, ich hab's Thomas Schlich erzählt. Schlich hat ausgesagt, dass sie sich am Sonntag um 11.30 Uhr zu einem Bootsausflug getroffen haben. Ja, das stimmt. Wo waren Sie denn vorher, so zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr? Zu Hause. Warum fragen Sie? Weil in der Zeit ein Kampf in der Winterschen Wohnung stattgefunden hat. Ein Kampf? In Karins Wohnung? Sie denken, ich? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Eifersucht ist immer ein schönes Motiv. Sie haben ja einen Knick im Kasten. Ich soll... Sie waren doch am Sonntagmorgen im Schlehenweg. Nein! Nein! Fragen Sie doch mal Thomas Schlich, warum der sich am Sonntag verspätet hat. Wo war der denn? Frau Schulte, nun geben Sie doch endlich zu, dass Sie an dem Sonntagmorgen bei Karin Winter waren. Gegen 9.45 Uhr im Schlehenweg. Blödsinn! Nicht so eilig. Krug hat schon ausgepackt, dass er am Sonntag, nachdem Karin ihn vor die Tür gesetzt hatte, zu einer Bekannten gefahren ist. Und diese Bekannte sind doch Sie. Vielleicht? Nein, sicher sind Sie das. Krug hat Ihnen wegen Karin den Laufpass gegeben. Wenn Sie meinen, alles schon zu wissen, warum fragen Sie mich dann noch? Ach, im Protokoll sieht's besser aus, wenn Sie es ausgesagt haben. Protokoll? Was soll das? Es geht um ein Verbrechen, Frau Schulte. Nicht nur um eifersüchtige Freundinnen und fremdgehende Liebhaber. Nochmal. Rücken Sie mit der Wahrheit raus. Oh. Ja, zum Teufel, ich war im Schlehenweg. Ich habe geklingelt 3 oder 4 Mal, aber sie hat nicht geöffnet. Und dann bin ich gegangen. Und ein paar Häuser weiter ist ein Auto an mir vorbeigefahren, das ich kannte. Der Wagen von Andy Krug. Ja, aber der blöde Kerl hat mich nicht gesehen. Also musste ich mit dem Bus durch die halbe Stadt. Die fahren ja am Sonntag nur alle Ewigkeiten. Und als ich nach Hause kam, saß er schon auf der Treppe vor meiner Wohnungstür. Na endlich. Nein, nein, freuen Sie sich nicht zu früh. Ihr Alibi taugt nicht viel, es gibt nämlich Taxis. Und das werden wir mal nachprüfen. So, Herr Krug, vielleicht kommen Sie heute zum Abschluss. Wird auch Zeit. Freuen Sie sich nicht zu früh. Die Geschichte ist verzwickt. Alles, was Sie uns über das Wochenende mit Karin erzählt haben, stimmt. Am Samstagabend war dieser Thomas Schlich bei ihr. Am Sonntag hat jemand bei Karin geklingelt, als sie sich anzogen. Sie sind wenig später aus dem Haus gestürmt und zu Anja Schulte gefahren. Na, sehen Sie. Aber alles, was Karin Ihnen über sich und ihre Familie erzählt hat, ist Kokolores. Was meinen Sie damit? Kein Vater und keine Mutter mehr. Beide sind seit Jahren tot. Keine Geschwister. Nichts herumgetrieben und dann eine Lehre gemacht. Alles falsch. Das verstehe ich nicht. Können Sie sich keinen Grund vorstellen, warum eine Frau, die sich Ihnen an den Hals wirft, nichts als Lügen erzählt? Nein. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Tja, das hat uns auch erstaunt. Erst bindet sie ihnen einen ganzen Stall von Bären auf, jagt sie mit einer nicht existierenden Mutter aus der Wohnung, täuscht ein Verbrechen vor und verschwindet. Immer noch keine Erklärung? Nein. Ich hätte eine. Und welche? Sie wollte sie in Verdacht bringen. Was ihr auch gelungen ist. Aber warum? Damit die Polizei sich mit ihnen beschäftigt. Mit ihrer Vergangenheit. Und in dem Zusammenhang auch mit der Frage, woher Sie, ein ehemaliger Fopo, der aus bestimmten Gründen freiwillig den Dienst quittiert hat, plötzlich das Geld besaß, einen Haus- und Grundstücksdienst aufzuziehen. Was hat das mit Karin zu tun? Karin hatte eine querschnittsgelähmte Stiefschwester. Annemarie Schöll. Sagt Ihnen der Name etwas? Nein, nie gehört. Tja, das, verehrter Herr Krog, glauben wir Ihnen nun nicht. Karin war sich wohl nicht ganz sicher, ob Sie der Mann waren, der ihrer Stiefschwester erstens Liebe vorgegaukelt und sie zweitens um ihr ganzes Geld erleichtert hat. Und weil sie sich nicht sicher sein konnte, was Annemarie Schöll über ihre Verwandten erzählt hatte, entfernte sie aus ihrer Wohnung alle Dokumente und konstruierte eine frei erfundene Familie. Aber sie bissen nicht an, erzählten nichts aus ihrer Vergangenheit. Worauf sie den Plan fasste, ein Verbrechen vorzutäuschen und sie mit hineinzuziehen. Was ihr so weit geglückt ist, als wir uns um ihre und Karins Vergangenheit gekümmert haben. Woher haben Sie das Geld für die Firmengründung? Fahren Sie mit uns nach Remscheid in das Heim, in dem Annemarie Schöll bis zu ihrem Selbstmord gelebt hat? Sagen Sie mal, Sie sind ja... Ich denke überhaupt nicht dran. Aber wir denken daran, Herr Krug. Sie sind vorläufig festgenommen unter dem Verdacht des Betrugs, der Unterschlagung und der Urkundenfälschung. Schöner Artikel über unseren schönen Andy Krug. Zeichen. 3 bis 4 Jahre sollten schon drin sein. Hein? Ja, wir warten schon auf Sie. Karin Winter. Sie hörten Kaltschnäuzig von Horst Bieber. Die Rollen und ihre Darsteller: Caro Heinen, Angelika Bartsch, Jan Riedel, Maximilian Wigger, Andreas Krug, Volker Lippmann, Doris Leber, Anna Magdalena Fitzi. In weiteren Rollen: Gunda Aurich, Gabriele Blum, Klaus-Dieter Klausnitzer, Andreas Durban, Christa Fast, Tom Jakobs, Kerstin Kallewegge, Joachim Luger, Astrid Maus, Anja Niederfahrenhorst, Volker Roos und Petra Weimar. Technische Realisation: Gertrud Melcher und Werner Jäger. Regieassistenz: Thomas Wolferts. Regie: Angeli Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1998. Dramaturgie und Redaktion: Johann M. Kamps.